Abschnitt 19 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 1. Sommernacht über Jerusalem. Schwer atmet im Schlafe die tageswerkmüde Stadt. Wo sind nun die beflissenen Gespräche der Männer, der Zank um das Mein und das Dein, das Feilschen und Deuteln, Verheißen und Versagen? Wohin entflohen der Schwall gereizter Worte, das Flüstern buhlerischer Schmeichelkünste, die Würde weisen Richterspruchs, der Freudenschrei über den Erstgeborenen, der Segensspruch an die Neuvermählten und das Klagegeheul im Hause der Toten? Wo blieb der Anruf der Priester am Opferstein, ihre dunkle Weissagung und das helle Preislied zum Lobe des Einzigen und Einen? Und das hüpfende Spiel der Kinder im Sande und über den Steinen des Pflasters, das scheue Geheimnis der Frauen in der Dämmerung ihrer Liebeskerker? Ausgelöscht ist die feile Dreistigkeit der Dirnen, die verstohlene Scham der mannbaren Töchter, alles, was sich in den Häusern und auf den Söllern, was sich durch die Straßen des unruhvollen Ortes geruhsam bewegt oder hastet, alle, die wohlwollend triefen oder Übles ersinnen, des Lebens Notdurft sorgend sich schaffen, zubereiten, umhandeln, alle, die arbeiten oder prassen, sammeln oder stehlen, in Liebe trotzen, in Verzweiflung vergehen, alle, die dem lebenden Tag gehören, den Tag erfüllen, als wäre er, als wäre ihre Ewigkeit. Alle die vielfältigen, bunten, regsamen, sonnenfrohen, wo sind sie hin? Was sind sie, was gelten sie, da eine Sommernacht sich senkte über sie? Eine Sommernacht über Jerusalem. Verschlungen, verklungen, ausgetilgt und nie gewesen. Nur das Schweigen lastet dumpf auf den Hügeln der bangenden Stadt. Im Mondglanz schimmern die massigen Türme der Königsburg, verzauberte Ritter, bis die Erlösung durch den jungen Morgen sie erweckt. Der Schatten der Mauern unwirklich fletscht das Gebiss seiner Zinnen ohnmächtig gegen das Lachen des Sternenheer. Das Gewirr der Häuser und Hütten an den Abhängen, über die Ebene gestreut, in die Schluchten gebettet, presst sich ängstlich zusammen, wehrt sich gegen die unbekannten Gefahren der feindlichen Mächte der Finsternis. Im steinernen Sarge seiner Schlafkammern verstummte, tot für diesmal, das Menschengeknäuel. Oder es wälzt sich ruhelos auf den Dächern, aber auch hier ohne Erquickung zu finden, Beute der erbarmungslosen Hitze. Die Nacht verschluckt alles, die Nacht verdeckt alle, merzt ihr Dasein aus und lässt ihnen nichts als den trüben, lastenden Schlummer und die Geißel zerquälender Träume. Einsam, mahnend und abweisend hebt sich drüben auf der Dachfläche des Moria ein Felsen geviert, von dem heiligsten Altar der Höhen gekrönt. Auch dort, wo um den Brandplatz die Seufzer längst verrauchter Opfer wehen, herrscht lautlose Ruhe. Keines Vogels Ruf, keines schleichenden Tieres Laut kräuselt gegen das Menschenohr. Selbst der Wärter der Stiftshütte auf dem Zion, der das ewige Licht vor der Bundeslade bewachen soll, verfiel betäubt der Lockung dieser schwülen, schwellenden Sommernacht. Die Not zweier brennenden Augen starrt durch die halbe Helle, die die nächtlichen Gestirne hinübersenden zum Betplatze Jahwes. Bittere Gedanken kreuzen sich im Haupte der sichtenden Frau, die hoch aufragt in die drückende Stille. Worte fallen ihr ein, die ihr Halbbruder Salomo, ein mannbarer Jüngling jetzt, einst als Knabe oft sprach, wenn er, vom Laufe ermüdet, seinen Kopf im Schoße der lächelnd ihn streichelnden älteren Schwester barg. Nach dem Moria wies er dann hinüber, wo die behauenen Platten des Sockelaufsatzes rötlich erglänzten im Schimmer der abschiedgrüßenden Sonne. Ganz erfüllt und glühend erzählte er ihr seinen kindheitsfantastischen Plan. Dort, wo jetzt der Altar steht über dem Felsengrund, will ich mir einmal einen Palast erbauen. Ganz mächtig muss er werden, 50 Meter lang und 50 Meter breit und 15 Meter hoch. Und Säulenreihen sollen um ihn herumgehen, 3 oder lieber 4 aus Zedernholz. das hole ich weit her vom Libanon. Und alle Gemächer müssen auf ihnen ruhen. Und eine Halle soll darin sein, so groß wie das halbe Gebäude, nicht mit gestampftem Boden und gemauerten Wänden wie des Vaters Königssaal, sondern oben und unten und an allen vier Seiten ganz mit Holz getäfelt, Balken an Balken. Zuoberst aber auf dem Hügel links vom Palast, Klammer auf, denn voran steht dem frommen Sohne aus Israel die Himmelsrichtung, in der sich die Sonne erhebt und in die er, dankbar des neuen gottgeschenkten Tages, sich zum Gebete neigt und Mittag ist rechts und Mitternacht zur Linken, Klammer zu, will ich statt der ärmlichen Hütte auf dem Zion für die Bundeslade einen großartigen Tempel bauen. Am Eingang, also weißt du, am Eingang stehen zwei Säulen aus glattem Erz mit dicken, runden Knäufen und so allerhand Verzierung. Und das Haus Jahwes soll nur von feinstem Zedern und Zypressenholz und mit sehr viel Gold und noch anderen kostbaren fremden Metallen gedeckt sein. Die Pilger müssen ganz geblendet sein, wenn sie vom Ölberg zum ersten Mal das Ziel ihrer Wallfahrt erblicken. Innen aber soll es funkeln und glitzern von all den Gefäßen, die jetzt schon im Heiligtum stehen und vielen, vielen neuen, die ich Jahwe noch dazu schenke. Und der Altar ist ganz von Gold und der Tisch der Schaubrote und die Leuchter zu beiden Seiten und Lampen und Kessel, Schaufeln und Becken und ich weiß nicht, was sonst noch. Alles aus Gold. Ja, und die Priester bekommen erzene Stühle. Das Herrlichste aber, der Knabe richtete sich auf in stürmischem Eifer, hingerissen zur Sehergebärde von seiner eigenen Gebilde überschwang. Das Herrlichste aber ist das eherne Meer. Das ist ein Gefäß von gewaltigem Umfang aus Erz gegossen, in einem Stück eine Opferschale. Sie ruht auf dem Rücken von geschmiedeten Büffelstieren, die müssen sie tragen. 200.000 Menschen lasse ich unausgesetzt arbeiten, bis alles fertig ist. Lastträger, Steinmetze und alle. Und der Ruhm des Tempels und Palastes wird alle Welt erfüllen und alle werden kommen, um ihn zu bewundern und werden mir huldigen. Mir, dem mächtigen König Salomo. Ich sehe mir dann auch alles an und zeige mich allen und lasse mich überall herumtragen in einer Sänfte aus Libanonhölzern mit silbernen Füßen und goldener Lehne. Und ich ruhe mich vornehm aus auf einem purpurnen Polster. Begütigend, mütterlich hatte sie den Erregten beruhigt. Nachsichtig spöttelnd in ihren Gedanken. Ein Kindermärchen, ein Knabentraum. Wie kamen ihr jetzt in ihrem Weh und Unglück des kleinen Bruders Märchen ins Gedächtnis? Der Umriss des Gipfels des Moria hatte sie ins Leben erweckt und der schwache Schatten der Gottesstätte auf ihm. Ein Tempel soll dort drüben erstehen, ein kostbares, weithin ragendes Gebäude, Zufluchtsort aller Bedrückten, Hilfestelle der Elenden, Schutz und Wahrzeichen einer höheren Macht gegen das Unrecht und die Gewalttat an den Geringen. Wozu? Höhnisch verzogen sich ihre Lippen. Verdient Jahwe solchen Dank? Gebührt ihm Ehrfurcht? Nein, niemals. Und nun knirschte der Zorn ihrer Zähne gegeneinander, dass ihre kleinere, ängstlich wartende und furchtsam das Dunkel durchspähende Begleiterin heftig erschrak. Denn alles Reden der Priester ist Lüge. Er lebt nicht, dieser Gott, und keine Götter leben. Oder es sind teuflische Dämonen, die sich am Unglück der Menschen sättigen und an ihrer Verzweiflung. An meinem Unglück, an meinem verzweifelten Elend. Sie versank in brütende Gedanken, stand, ohne sich zu rühren, starr in sich hinein, hatte der kleinen Freundin vergessen, bis diese sie zaghaft scheu am Kleide zupfte, denn sie zitterte vor der Nacht und dem Wagnis des Unternehmens. »Lass uns zurückkehren, Tamar«, bat sie flehend, »ich habe solche Furcht, lass mich heim.« Davids Tochter besann sich auf die Gegenwart der anderen, die sie zu diesem nächtlichen Ausflug überredet hatte. Sie blieb ruhig im Gefühl der Herausforderung stehen. »Was sollte?« Was konnte ihr noch begegnen, seitdem das Unheil sie traf und niederschlug? Jedermann wich vor ihr aus, ließ ihr Platz, wo sie erschien, was sie begann. »Es wäre der Aussatz schon auf meinem Gesicht«, dachte sie oft bitter bei sich. Und war sie nicht befleckt, zerfressen, besudelt wie die Silberhäutigen? War ihr Hauch nicht Ansteckung, ihre Berührung nicht Schmach und Krankheitskeim? Der Trotz trieb sie zum Außergewöhnlichen, Unerlaubten. Was konnte ihr noch widerfahren? Konnte man sie strafen, selbst töten? Nur zu, nur bald. Sie wollte es lachend ertragen und mit ihrer letzten Rede Fluch und Abscheu von sich speien. So hatte sie im Gefühl der Unantastbarkeit aller Hoffnungslosen den jüngsten Ankömmling des Harems bewogen, ihr heute zu folgen. Es war nicht schwer, die Stuben der Frauen zu verlassen. Die unerträgliche Tagesglut hatte alle erschöpft, alle strengen Schranken gelockert und gestürzt. David lag krank, apathisch. Bathseba und die Iren waren dann stets besonders besorgt und kümmerten sich weniger um die Vorgänge in den Frauenabteilen. Die Wächter, von der Sonne erschlagen, zähmte der Schlaf der Erschöpfung. Alle Holzgitter waren über den Öffnungen hochgeschoben, alle Vorhänge zusammengerafft, damit der ersehnte Zugwind die unerträgliche Luft im Innern des Harems verrühre. Niemand achtete auf den anderen. Jeder war bis zur letzten Pein ausgedörrt und bleiern verklumpt und in sich zusammengesunken. Tamar konnte tun und gehen, wie sie wollte. Wer kümmerte sich auch sonst um sie? Sie wohnte im Haus ihres Vollbruders Absalom, seit das Unglück sie gezeichnet hatte. Aber sie hatte ungehindert Zutritt zum Harem Davids, dem sie vorher zugehört und in dem sie jeden Schlupfwinkel, jeden heimlichen Zugang kannte. So holte sie die Gefährtin heraus. Diese kleine, erschrockene Zarte würde man sonst wohl besser bewahren. Sie war kostbar, das schönste Mädchen in Israel. Sie war wohl wert, dass alle Späher sie belauschten, alle Wächter Argwohn um sie trugen, und gerade deshalb reizte es Tamar, die entehrte, verworfene, tödlich beschimpfte, sie einmal ganz allein für sich zu haben, mitten in der Nacht, nur sie beide. Und noch etwas anderes bewegte sie, dämmernd, zwar nur im Unterbewusstsein, doch ehrlich und stark, das Mitleid. Sie hatte in ihrer Verknöcherung und Verhärtung doch noch nicht ganz das Gefühl für das leidvolle Los der Geschlechtsgenossen verloren. Tiefer blickte sie in fremde Frauenseelen, seit ihre Sinne wissend, ihre Augen erkennend waren. Und sie ahnte hier einen Jammer, anders als der ihre, aber vielleicht von gleichem Gewichte. Vom ersten Augenblick an fühlte sie sich zu dem lieben Mädchen, das kaum der Kindheit entwachsen war, hingezogen. Seltsames Gerücht ging ihrem Eintritt in den Harem voraus. Tamars Strenge, ihrem Befehl, hatte dies junge, verschüchterte Weib keinen Widerstand entgegenzusetzen gewagt. Und sie sehnte sich nach Luft und freiem Weg und Kühlung, die Tamar ihr versprach. Die Enge der Mauern raubte ihr den Atem, das neue, ungeahnte, unausdenkbare hatte ihre einfachen, schlichten Gedanken ganz verwirrt. Auch ängstete sie das Misstrauen, die falsche, schmeichlerische Süßigkeit, der Zwang und die Aufsicht, die sie umspannen, seit sie nach Jerusalem gekommen war. Die Schnelle der Ereignisse der letzten Zeit hatten ihr noch kaum Klarheit über sich selbst gegeben. Das war alles so fremdartig, unheimlich und widerspruchsvoll verlaufen. Jetzt, da ein sanfter Hauch über den Zion strich und den dumpfen Ring von ihrem Kopfe löste, kamen ihr Besinnung und Erinnerung. Die Bilder, die so überstürzend einander gefolgt, ordneten sich, und sie schritt rückschauend noch einmal entlang am Wege ihres Schicksals. Das frohe, unbekümmerte Kind sah sie vor sich, das sie selber gewesen. Verspielt, verträumt, von den Eltern, den Nachbarn, den Dorfgenossen gehätschelt und gekost, dank einem Zauber, den sie übte, ohne ihn zu kennen. Kein Zorn, kein Unmut widerstand dem Aufschlag ihrer Augenlider. Und jede mürrische Unlust zerschmolz kläglich, sobald sie ihre Stimme hören ließ. Wenn sie aber lächelnd sich nahte oder gar zum Tanze schmiegsam und behende ihrer Glieder Anmut senkte und hob, dann konnte es zu ihrem Erstaunen geschehen, dass junge Burschen wie rasend aufstoben, hinwegjagten, um irgendetwas Ungewöhnliches zu vollbringen oder in der Einsamkeit ihrer Sehnsucht nachzutrauern. So groß war ihre Schönheit, ihre Herzensklarheit und der Liebreiz ihrer knospenden Frische. Niemand verletzte sie mit Wort oder Tat. Alle hüteten eifersüchtig und froh ihrer Zugehörigkeit das Gottesgeschenk, das ihnen anvertraut war, das Wunder, das sich unter sie begeben. und weit über die Grenzen ihrer Heimat des Dorfes Sunem, das man auch Sulam ausspricht, drang der Ruf der jungen Abisak, der Sulamitin. Sprüche und Lieder ertönten zu ihrem Preis, vom Volke gedichtet, vom Volke gesungen. Sie liehen dem Herzschlag Worte, der heftig aufsprang, wenn sie vorüberschritt, und sie suchten ihren Reiz in Verse zu formen. »Schön bist du, meine Freundin, fürwahr, du bist schön. Deine Augen leuchten wie Tauben, die hinter einem Schleier sich ducken. Deine Haare gleichen einer Ziegenschar, die hinüberwimmelt über den Gilead. Wie frisch geschorene Schafe prangt deiner Zähne Schmelz, wenn die Herde aus der Schwemme steigt, zwillingsgesegnete Mütter, und keine fehlt, und keine ist ohne das saugende Lamm. Deine Lippen sind eine purpurne Schnur, und dein Mündchen spricht Anmut. Deine Wangen glühen wie der Apfel des Paradieses, wenn er überreif saftend am Baume zerspringt. Dem Turme Davids gleiche dein Hals, zur Fernsicht gerichtet. Tausend Trophäen schmücken ihn und die furchtbaren Waffen der Helden. Deine Brüste aber beglücken den Blick, wie zwei schmale, junge Gazellen in sanfter Bewegung, ein Zwillingspaar, das unter Lilien weidet. Schön bist du, meine Freundin, oh, schön, vollendet in allem und fehlerlos. Abends, wenn die Schnitter vom Felde kamen und die Herde heimwärts schlenderte zu den Ställen, sangen die Jungmänner das Lied. Erst ertönte es einzeln in der Ferne, eine andere Stimme nahm es auf, von allen Seiten schlossen sich die Nahenden an, im Schreiten verstärkten sie es, bis es in vollem Chore jubelnd anschwoll zum Lobe ihrer, die die Anbetung aller war. Wer ist sie, die herabschaut wie das Morgenrot, schön wie der Vollmond und klar wie die Sonne, furchtbar wie Heerscharen ist ihre Macht. In die Nussgärten schritt ich hinab, mich zu freuen an den sprossenden Sträuchern, nachzuschauen, ob der Weinstock treibt, ob die Granate ins Blühen gekommen. Ach, ich kenne mich selbst nicht mehr. Mir raubt die Besinnung die Tochter meines Volkes, verzaubert hast du mich, meine Schwester. Mit deinen Augen, einem und gekettet mit dem Schmuck deines Halses, wie schön ist deine Minne, meine liebliche Schwester. Berauschender als Wein ist sie, deine Liebe, süßer als Balsam ist der Duft deiner Salben, deine Lippen träufeln mir Honigseim, süße Milch birgst du unter deiner Zunge und deiner Gewänder Ruch ist wie Libanon. Dann antwortete wohl die Schar der Mädchen, die Arm in Arm die Dorfstraße entlang schritten, als ob der Zufall sie dahergebracht und ihrer Seele nichts ferner lag, als der heimkehrenden Jünglinge zu denken oder gar ihnen zu begegnen. Eine kleine Strophe, etwas spöttisch im Tone, trällerten sie als Erwiderung auf den Hymnus der jungen Männer, der der einen galt und doch allen. Keck und drollig rühmten sie sich selbst, und der Übermut verlieh ihren hellen Stimmen die Schwingen. »Braun bin ich, doch hübsch wie die Zelte Kedars, wie die Hüttenbehänge beim Wüstenstamm Salma. Seht mich nicht gering an, weil ich dunkel bin, nicht verächtlich, ihr Töchter Jerusalems, denn die Sonne hat mich so heiß geküsst. Und ich bin eine Rose von Saron, bin eine Lilie im Tal.« Das Schönste aber waren die Festtage. Da sammelte sich, wenn der Abendstern am Himmel erschien und den Sabbat beendete, das junge, muntere Volk an der Tenne des Dorfes. Flöten und Zittern waren zur Hand, bald wogte der Tanz, dann aber erhob sich ein Wunsch, ein Verlangen, ein unwiderstehlicher Ruf, in dem sich alle einten, Alte und Jugend. »Abisak, Abisak soll tanzen!« Und sie zierte sich nicht lange, man bildete einen Kreis um sie, und Abisak tanzte. Um sie aber erscholl der Triumphgesang des Dorfes, ihr zu Ehren und zu Ehren von Sulam, das diese holdeste Tochter Israels geboren hatte. Dreh dich, Sulamitin, tanze, dass wir dich bewundern. Sagt, was schaut ihr an, Sulamit, bei dem Reigen, den sie vorführt? Wie schön sind deine Schritte in deinen Schuhen, Tochter eines edlen Fürstenkind, deiner Hüftenwölbung gleicht geschmeidigem Kleinode, dem Werk eines Künstlers aus Meisterhand. Dein Schoß ist ein Becher voll köstlichem Tranke, dein Leib ist wie Weizen mit Rosen umsteckt, deine Brüste gleichen mutwilligen Böcklein, dein Hals einem Turme aus Elfenbein, deine Augen sind tief wie die Teiche von Hesbon, hoch wie der Karmel hebt stolz sich dein Haupt, wie der Purpur des Königs erstrahlen deine Haare, und gefangen liegt, wer diesen Flechten genaht. Ende von Abschnitt 19. Gelesen von Alice Stein.